Vergleichen wir die Spielweise eines solch herausragenden Redangisten wie Raja Rao mit der eines Tabla-Spielers der nordindischen Klassik, wird die unterschiedliche Funktion des Mridangam deutlich. Während die Tabla die rhythmische Struktur für den Solisten in festgelegten Mustern, den sogenannten Tekkas, fixiert, übernehmen in der südindischen Klassik die Musiker selbst durch definierte Handbewegungen die Zählabfolge in einem festgelegten Tempo. Damit ist der Mridangist freier für ein improvisatorisches Spiel. Zudem bietet der technische Aufbau des Mridangams, besonders in der Zusammensetzung der beiden Membranen, ein komplexeres Spektrum der Klangharmonik und einen kürzeren Nachhall. Die Fingertechnik des Tabla-Spiels ist ausgereifter, während das Mridangam-Spiel eine Balance zwischen einem kräftigen Anschlag und einer feinfühligen Technik hält. Dies erklärt sich im Rückblick aus den männlichen Tandava und weiblichen Rollen Lasya in Tanzdarbietungen mythischer Dramen. Diese Funktion der instrumentalen Begleitung für den indischen Tanz wurde in der nordindischen Klassik von der Pakavach übernommen. Ein weiteres Beispiel für die wachsende Beliebtheit von indischen Festivals im Ausland präsentiert uns folgende Aufnahme vom Cleveland Tiger Raja Festival aus dem Jahre 2007. Das Cleveland Tiger Raja Ratana ist in Nordamerika das größte Festival zur indischen Klassik mit mehr als 8000 Besuchern. Es fand erstmals 1978 statt. Im März 2008 feierte das 10-tägige Festival sein 31. Bestehen. In einem weit verzweigten Netz mit bestehenden Musikorganisationen zur südindischen Klassik in den Vereinigten Staaten und Kanada werden Künstler engagiert. Für jeden Musiker aus Indien gehört das Cleveland Tiger Raja zum festen Bestandteil seines künstlerischen Werdegangs. Das Cleveland Tiger Raja Ratana veranstaltet Musikwettbewerbe, wie sie von den indischen Musikkonferenzen bekannt sind, in drei Altersgruppen von 6 bis 9, 10 bis 14 und 15 bis 21, den Seniors, gibt es für die indischen Perkussionsinstrumente Mridangam, Kanchira und Katam Wettbewerbe. Mit einem Live-Mitschnitt vom Cleveland Tiger Raja Festival aus dem Jahre 2007 präsentiert uns nun ein Vertreter der Raja Rao nachfolgenden Generation die Vielfältigkeit des Mridangam-Spiels als Begleitinstrument und in der freien improvisatorischen Entfaltung des Solospiels. Sri Guruvayur Durai ist mit mehr als 60 Jahren Bühnenerfahrung einer der profiliertesten Mridangisten. Sein Konzertdebüt hatte er bereits im Alter von 8 Jahren. Durai spielt und lebt nach dem Prinzip, dass der Erfolg eines Perkussionisten in dem Respekt für das Publikum und für den Hauptakteur auf der Bühne, für den Solisten, begründet ist. In dieser Haltung begleitet nun Guruvayur Durai Chitravina N. Ravikkaran, den indischen Mozart, auf dem Kotuvatyam, ein antikes Saiteninstrument, das in der südindischen Musik als Soloinstrument gebräuchlich ist. Der Kotuvatyam oder die Chitravina ist bundlos und besitzt 21 Saiten. Damit kommt dieses indische Instrument der menschlichen Stimme am nächsten. Den Slide erzeugt N. Ravikkaran mit einem zylindrischen Teflonblock. Die folgende Aufnahme wurde uns freundlicherweise von den Kollegen des in Chennai ansässigen Fernsehsenders Jaya TV zur Verfügung gestellt. Thank you.

Aus einem Live-Mitschnitt des tamilischen Fernsehsenders Jaya TV vom Cleveland Thiagaraja Festival 2007 präsentierten sich der Chitravina-Spieler N. Ravi Kiran im Zusammenspiel mit dem Redangisten Sri Guruvayur Durai. Es begleiteten auf der Violine Sri Mati Akkarai Subbalakshmi, die Kanchira spielte Sri R. Thiagarajan. Nach einem Ausflug in Nordamerikas Festivallandschaft für die indische Klassik zum Salt Lake City Thiagaraja Festival und Cleveland Thiagaraja Aradhana kehren wir nach Indien zurück und besuchen drei Melas in den südindischen Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu. Das Vati Sangeethotsavam wird von der Landesregierung Keralas veranstaltet, in Anerkennung an Swati Tirunal Ramavarma. Der Maharaja Swati Tirunal lebte von 1813 bis 1848. Das Vati Sangeethotsavam findet im Kuttaramalika-Palast statt. An diesem Veranstaltungsort des siebentägigen Festivals komponierte der König der Poeten viele seiner Musikstücke. Als Regent aus der Travancore-Dynastie und Linguist hatte Swati Tirunal die kulturelle Entwicklung Keralas nachhaltig beeinflusst und durch sein Schaffen gleichermaßen um die nordindische und südindische Klassik bereichert. Ein Nachfahre von Swati Tirunal Ramavarma ist Prinz Ramavarma. Selbst ein renommierter Musiker der südindischen Klassik ist er Organisator des Swati Sangeethotsavam. Das Festival findet jährlich vom 6. bis 12. Januar statt und hat seinen programmatischen Schwerpunkt in der Aufführung der Kompositionen von Ramavarmas Vorfahren. Beim Swati Sangeethotsavam 2008 präsentierte sich die Nachwuchssängerin Manasi Prasad. Manasi ist neben einem Abschluss in Engineering am BMS College in Bangalore und als Vertreterin des südindischen Gesangs auch als Tänzerin im Stile des klassischen Tanzes Südindiens Bharatanatyam auf der Bühne. Manasi Prasad wird begleitet von Charulata Ramanujam auf der Violine. Ragam is Rohini. It again interplays the two madhyamas, Shuddha Madhyama and Prati Madhyama. Sa sa re ga ma ma dha ni sa sa ni ra ma ma ga ma ma ma ga re ni re ga re ga ma ga ma ma ma ma dha ma dha Nirega ma ma ma ga ga Swati Sangeet Hotsavam 2008 hörten wir die Nachwuchssängerin Manasi Prasad.